Faust, der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe. Straße. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Faust, Margarete vorübergehend. Faust. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Margarete. Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Sie macht sich los und ab. Faust. Beim Himmel, dieses Kind ist schön. So etwas hab ich nie gesehen. Sie ist so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich. Der Lippe rot, der Wange Licht, die Tage der Welt vergess ich's nicht. Wie sie die Augen niederschlägt, hat tief sich in mein Herz geprägt. Wie sie kurz angebunden war, das ist nun zum Entzücken gar. Mephistopheles tritt auf. Faust. Hör, du musst mir die Dirne schaffen. Mephistopheles. Nun, welche? Faust. Sie ging just vorbei. Mephistopheles. Da, die? Sie kam von ihrem Pfaffen, der sprach sie aller Sünden frei. Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei. Es ist ein gar unschuldig Ding, das eben für nichts zur Beichte ging. Über die hab ich keine Gewalt. Faust. Ist über 14 Jahr doch alt. Mephistopheles. Du sprichst ja wie Hans Liederlich, der begehrt jede liebe Blum für sich, und dünkelt ihm, es wär kein Ehr und Gunst, die nicht zu pflücken wär, geht aber doch nicht immer an. Faust. Mein Herr Magister Lobesahn, lass er mich mit dem Gesetz in Frieden, und das sag ich ihm kurz und gut, wenn nicht das süße junge Blut heut Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden. Mephistopheles. Bedenkt, was gehen und stehen mag, ich brauche wenigstens 14 Tag, nur die Gelegenheit auszuspüren. Faust. Hätt ich nur 7 Stunden Ruh, brauchte den Teufel nicht dazu, so ein Geschöpfchen zu verführen. Mephistopheles. Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos. Doch bitt ich, lasst's euch nicht verdrießen. Was hilft's, nur gerade zu genießen? Die Freud ist lange nicht so groß, als wenn ihr erst herauf herum durch allerlei Brimborium das Püppchen geknetet und zugerichtet, wie's lehret manche welche Geschicht. Faust. Hab Appetit auch ohne das. Mephistopheles. Jetzt ohne Schimpf und ohne Spaß. Ich sag euch, mit dem schönen Kind geht's ein für allemal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen. Wir müssen uns zur List bequemen. Faust. Schaff mir etwas vom Engelsschatz. Führ mich an ihren Ruheplatz. Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust. Ein Strumpfband meiner Liebeslust. Mephistopheles. Damit ihr seht, dass ich eurer Pein will förderlich und dienstlich sein, wollen wir keinen Augenblick verlieren, will euch noch heut in ihr Zimmer führen. Faust. Und soll sie sehen, sie haben? Mephistopheles. Nein, sie wird bei einer Nachbarin sein, indessen könnt ihr, ganz allein an aller hoffnung künft'ger freuden in ihrem dunstkreis satt euch weiden können wir hin mephistopheles es ist noch zu früh sorg du mir für ein geschenk für sie ab mephistopheles gleich schenken das ist brav da wird er reüssiren ich kenne manchen schönen platz und manchen altvergrabnen schatz ich muß ein bißchen revidieren ab Ende von Straße